Auf der Zitterrollen, da hab ich aufgeschossen. Ich hab den Gamsbock gefallen und hab die Sennerin getroffen. Ei, du verflickst der Schitz, weil du so sicher triffst. Drum schieß bei all weit zu, mein lieber Bub. Ei, du verflickst der Schitz, weil du so sicher triffst. Drum schieß bei all weit zu, mein lieber Bub. Und nimm ihn fest den Saum. Ich lass mein Stutzel knallen. Der Bock ist obergefallen. Da gibt's einen Widerhall vom Berg ins Tal. Ich lass mein Stutzel knallen. Der Bock ist obergefallen. Da gibt's einen Widerhall vom Berg ins Tal. Und haben das Haus durchschaut, vom Dachbaum bis zum Keller, sogar ins Sauerkraut. Aber nicht ins Butterfassel, da haben's nicht reingeschaut. Da liegt mein Stutzel drin, von der ganzen die Haut. Aber nicht ins Butterfassel, da haben's nicht reingeschaut. Da liegt mein Stutzel drin, von der ganzen die Haut.